Kundgabe 2882. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.09.1943. Gotteskindschaft. Schwere Prüfungen. Die Erde ist als Fortbildungsstation des Geistes ausersehen, die Menschen zur reinsten Lichtgestalt zu formen, zu Gotteskindern, die den höchsten Grad der Glückseligkeit empfinden und zur Anschauung Gottes gelangen können. Diesen Grad zu erreichen, ist nur auf dieser Erde möglich. Es sind zwar die anderen Schöpfungswerke gleichfalls zum Ausreifen des noch nicht vollkommenen Geistigen bestimmt, und es kann der Reifegrad stets noch erhöht werden. Jedoch den Grad der Gotteskindschaft kann die Seele nur auf Erden erreichen, weshalb das Erdenleben auch mit seiner ganzen Schwere an den Menschen herantritt. Und zwar desto schwerer, je näher die Seele ihrem Ziel ist. Völlig entschlackt muss die Seele die Erde verlassen können, geistig wiedergeboren und in innigster Gottverbundenheit. Sie muss sich jeder Prüfung unterziehen. Sie muss wirken und schaffen in tiefster Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Sie muss alles Irdische überwunden haben, um frei und unbeschwert eingehen zu können in das geistige Reich. Wenige Menschen nur gehen als vollendete Lichtwesen von dieser Welt. Und wenige Menschen nur können gleich nach dem Erdenleben zur Anschauung Gottes gelangen. Denn nur wenige werden zu Überwindern der Materie. Weil das Erdenleben stets und ständig seine Anforderungen an die Menschen stellt und dies eine der stärksten Versuchungen ist, die an den Menschen herantritt. Immer wieder müssen sich die Menschen freizumachen suchen, immer wieder muss das geistige Leben sich in den Vordergrund stellen und jeder Gedanke muss nach oben gerichtet sein. Um zur Gotteskindschaft zu gelangen, muss die Gnade Gottes an den Menschen besonders wirksam werden können. Es muss der Mensch fort und fort die Gnade nützen, die ihm ungemessen zuströmt. Er muss auch alles auf sich nehmen, was zur Läuterung der Seele beiträgt. Er muss jedes Leid als Gnade empfinden und Gott dafür danken, dass ihn seine Liebe zur Höhe bestimmt hat und ihn zu sich ziehen will. Nicht viele Menschen haben einen solchen Reifegrad zu verzeichnen, dass Gott ihnen auch das schwerste Leid senden kann, ohne dass sie verzagen. Die wenigen aber sind gesegnet. Und mag ihr irdisches Leben noch so schwer tragbar erscheinen. Die Vermählung mit Gott ist der schönste Lohn, der solche Seelen beim Ableben erwartet. Und um dieser Willen verharrt die Seele in Geduld, bis ihr irdisches Ende gekommen ist. Alle Lasten und Mühen, alle Leiden und Trübsale erscheinen ihr gering, so wie sie frei ist von der irdischen Hülle, so wie sie zur Anschauung Gottes gelangt und zum seligsten Wesen im geistigen Reich geworden ist, so wie sie als Kind Gottes das Erbe des Vaters antritt und mit ihm tätig ist in seinem Willen. Amen.